Erster, viele Leute haben schon Geschichten über Jesus geschrieben. Zweiter, die Leute, die Jesus gesehen haben, haben diese Geschichten erzählt. Sie haben Gott gedient. Dritter, ich habe alles genau angesehen. Jetzt schreibe ich die Geschichten für dich, lieber Theophilus. Vierter, du sollst wissen, dass die Geschichten, die du gelernt hast, wahr sind. Fünfter, es war einmal ein König namens Herodes in Judä. Es gab einen Priester namens Zacharias. Er gehörte zur Gruppe Abia. Seine Frau hieß Elisabeth. Sie war auch aus einer Priesterfamilie. Sechster, Zacharias und Elisabeth waren gut. Sie haben gemacht, was Gott wollte. Sie haben alle Gebote gehalten. Siebter, sie hatten kein Kind, weil Elisabeth keine Kinder bekommen konnte. Beide waren sehr alt. Achter, eines Tages war Zacharias im Tempel, um Gott zu dienen. Seine Gruppe war an der Reihe. Neunter, es war üblich, dass die Priester losten. Zacharias wurde ausgelost, um im Tempel Weihrauch zu verbrennen. Zehnter, viele Leute waren draußen und haben gebetet, während Zacharias Weihrauch verbrannte. Elfter, ein Engel von Gott kam zu Zacharias. Er stand rechts vom Altar. Zwölfter, Zacharias hatte Angst, als er den Engel sah. Dreizehnter, der Engel sagte, hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet gehört. Deine Frau Elisabeth wird einen Sohn bekommen. Du sollst ihn Johannes nennen. Vierzehnter, du wirst dich sehr freuen. Viele Leute werden sich über seine Geburt freuen. Fünfzehnter, Johannes wird für Gott wichtig sein. Er wird keinen Wein trinken. Er wird schon als Baby mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. 16. Er wird viele Menschen in Israel zu Gott zurückbringen. 17. Er wird vor Gott hergehen. Er wird die Kraft von Elia haben. Er wird die Herzen der Eltern zu den Kindern bringen. Er wird die Ungehorsamen dazu bringen, das Richtige zu tun. Er wird das Volk für Gott bereit machen. 18. Zacharias fragte den Engel, wie kann das sein? Ich bin alt und meine Frau auch. 19. Der Engel antwortete, ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott. Gott hat mich geschickt, um dir diese gute Nachricht zu bringen. 20. Du wirst nicht sprechen können bis zu dem Tag, an dem das Baby geboren wird. Das ist, weil du mir nicht geglaubt hast. Aber meine Worte werden wahr werden. 21. Die Leute warteten auf Zacharias. Sie wunderten sich, warum er so lange im Tempel blieb. 22. Als Zacharias herauskam, konnte er nicht sprechen. Die Leute merkten, dass er im Tempel etwas Besonderes gesehen hatte. Er machte Zeichen mit den Händen, aber er konnte nicht reden. 23. Als seine Zeit im Tempel vorbei war, ging Zacharias nach Hause. 24. Nach einiger Zeit wurde Elisabeth schwanger. Sie blieb 5 Monate zu Hause und sagte, 25. Gott hat mir geholfen. Er hat meine Schande vor den Leuten weggenommen. 26. Im 6. Monat schickte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in Galiläa. 27. Er ging zu einer jungen Frau namens Maria. Sie war mit Josef verlobt. Josef war aus der Familie David. 28. Der Engel kam zu Maria und sagte, sei gegrüßt, Maria. Gott ist mit dir. Er hat dich auserwählt. 29. Maria war überrascht und fragte sich, was das bedeuten sollte. 30. Der Engel sagte, hab keine Angst, Maria. Gott hat dich lieb. 31. Du wirst schwanger werden und einen Sohn bekommen. Du sollst ihn Jesus nennen. 32. Er wird groß sein und Sohn Gottes genannt werden. Gott wird ihm den Thron seines Vorfahren David geben. 33. Er wird für immer König über die Familie Jakob sein. Seine Herrschaft wird nie enden. 34. Maria fragte den Engel, wie kann das sein? Ich bin noch Jungfrau. 35. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen. Die Kraft Gottes wird dich beschützen. Deshalb wird das Kind heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. 36. Auch deine Verwandte Elisabeth ist schwanger, obwohl sie alt ist. Sie ist jetzt im sechsten Monat, obwohl die Leute gesagt haben, dass sie keine Kinder bekommen kann. 37. Denn für Gott ist nichts unmöglich. 38. Maria sagte, ich bin Gottes Dienerin. Es soll mit mir geschehen, wie du gesagt hast. Dann verließ der Engel sie. 39. Einige Tage später ging Maria schnell in die Berge zu einer Stadt in Juda. 40. Sie ging in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. 41. Als Elisabeth Marias Gruß hörte, bewegte sich das Baby in ihrem Bauch. 42. Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, du bist gesegnet unter allen Frauen. Und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. 43. Warum kommst du zu mir? Du bist die Mutter meines Herrn. 44. Als ich deine Stimme hörte, hat sich das Baby in meinem Bauch vor Freude bewegt. 45. Du bist glücklich, weil du geglaubt hast, dass alles wahr wird, was Gott dir gesagt hat. 46. Maria sagte, mein Herz lobt den Herrn. 47. Meine Seele freut sich über Gott, meinen Retter. 48. Denn er hat mich, seine Dienerin, gesehen. Von jetzt an werden alle Leute mich glücklich nennen. 49. Denn der mächtige Gott hat Großes für mich getan. Sein Name ist heilig. 50. Er ist immer gut zu denen, die ihn lieben. 51. Er hat seine Macht gezeigt. Er hat die Stolzen verjagt. 52. Er hat die Mächtigen vom Thron gestoßen und die Schwachen erhöht. 53. Er hat die Hungrigen mit Gutem gefüllt und die Reichen leer weggeschickt. 54. Er hat seinem Volk Israel geholfen. Er hat an seine Barmherzigkeit gedacht. 55. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinen Kindern für immer. 56. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und ging dann nach Hause. 57. Für Elisabeth kam die Zeit, ihr Baby zu bekommen. Sie bekam einen Sohn. 58. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass Gott ihr viel Gutes getan hatte. Sie freuten sich mit ihr. 59. Am 8. Tag kamen sie, um den Jungen zu beschneiden. Sie wollten ihn Zacharias nennen, wie seinen Vater. 60. Aber seine Mutter sagte, nein, er soll Johannes heißen. 61. Die Leute sagten zu ihr, niemand in deiner Familie heißt so. 62. Sie fragten den Vater mit Zeichen, wie er den Jungen nennen wollte. 63. Er bat um eine Tafel und schrieb darauf, Johannes ist sein Name. Alle waren überrascht. 64. Sofort konnte Zacharias widersprechen. Er lobte Gott. 65. Alle Nachbarn hatten Angst. In den Bergen von Judä sprachen die Leute über diese Dinge. 66. Alle, die es hörten, dachten darüber nach und sagten, was wird aus diesem Jungen? Gott ist mit ihm. 67. Zacharias, der Vater, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er sagte, 68. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sein Volk besucht und gerettet. 69. Er hat uns einen starken Retter aus der Familie seines Dieners David gegeben. 70. So hat er es durch seine heiligen Propheten vor langer Zeit gesagt. 71. Er wird uns vor unseren Feinden retten, vor allen, die uns hassen. 72. Er wird unseren Vorfahren Barmherzigkeit zeigen. Er wird an seinen heiligen Bund denken. 73. Er hat Abraham, unserem Vater, einen Eid geschworen. 74. Er wird uns helfen, ohne Angst vor unseren Feinden zu sein. 75. Wir werden ihm unser ganzes Leben lang heilig und gerecht dienen. 76. Und du, mein Kind, wirst ein Prophet des höchsten Gottes sein. Du wirst vor dem Herrn hergehen und seinen Weg bereiten. 77. Du wirst seinem Volk zeigen, wie sie gerettet werden können, indem ihre Sünden vergeben werden. 78. Denn unser Gott ist sehr barmherzig. Er wird uns das Licht aus dem Himmel schicken. 79. Es wird denen scheinen, die im Dunkeln sitzen, denen, die dem Tod nahe sind. Er wird uns auf den Weg des Friedens führen.